Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Nummer 4. Entschuldigung, wo finde ich Zucker? Zucker? Lebensmittel sind im Erdgeschoss. Also hier geht's runter und dann sofort rechts, bei den Backwaren. Danke.